Wobbel und herzlich willkommen im Lesebann, das heißt Lesepark. Wie schön, dass du hier bist. Wir sind Asa und Osu und begleiten dich auf deinem Weg durch den Lesebann, Lesepark. Wir reden manchmal ganz schön viel Quatsch. Am liebsten unterhalten wir uns in unserer ganz eigenen Sprache mit selbst erfundenen Wörtern. Wir lieben Sprachen. Und wir lieben das Lesen. Dabei kann man die tollsten Abenteuer erleben. Das wollen wir mit dir teilen. Und deswegen haben wir den Lesepark erfunden. Hier kannst du mit uns flüssig lesen üben und unsere Fantasiewörter lernen. Mit ein bisschen Übung ist Lesen nämlich der reinste Spaß. Also los, wammel mit uns in den Lesebann. Hier gibt es 4 Bereiche mit coolen Attraktionen zum Lesen üben. Bei der Eisbude wirst du mit kurzen Wortbausteinen jonglieren. Auf der Schiffschaukel kommen die Silben und Wörter so richtig in Schwung. Bei der Raupenbahn werden die Wörter immer länger und lustiger. Und mit der Achterbahn kannst du bald Sätze lesen wie im Flug. Padusen! In den Kiosks machst du eine Pause. Dort testest du, wie schnell du schon lesen kannst. Und das Beste? In jedem Bereich probierst du mal unsere Clownssprache aus. Mit dem Lageplan und den Lernwegkarten behältst du den Überblick, wo du gerade bist und was als nächstes dran ist. Temi und deine Lehrkraft unterstützen dich und geben dir Tipps. Alles klarifari? Na dann, los geht's! Wir wünschen dir viel Spaß und denk dran, wenn du gut lesen kannst, bist du bereit für alle Geschichten und Quatschwörter dieser Welt.